wenn auch dein Mund mir wahre Liebe verspricht. In deinem Herzen hast du für viele Platz, darum bist du auch nicht für mich der richtige Schatz. Hast du für viele Platz?